1. Moses wante sichen das gesamte Volk Israel, em ihnen sein abschließenden Wort mitzuteilen. 2. Erklärt ihnen, dass nun 120 Jahr alte Seien die körperliche Kraft für die Führung nicht mehr besitzt, zumal der Herr im Unterseit habe, den Jordan zu überqueren. 3. Der Herr selbst wird jedoch vor ihnen herziehen, die dortigen Volker zu vertrieben, waren Joe wird gemäß der Gottlichen Anordnung die Führung übernehmen wird. For Gott wird mit diesen Volken events overfahren, es bereits bei der Vernichtung der Amorite Konig Sihon und auch so deren Territorien getten habe. 5. Sobald der Herr sie in ihr Gewalt gibt, must konsequent nach den Anweisungen handeln, die ich euch gegeben habe. 6. Sei daher mutig und entschlossen, lasst euch nicht einschüchtern, denn der Herr, euer Gott, begleitet euch persönlich und wird euch niemals im Stich lassen. 7. Danach rief Moses Jehovah herbei und sagt vor den Augen des ganzen Volks, dass mutig sein muss, die er Israel in das Land führen wird, das Gott ihren Vorfahren versprochen habe. 8. Der Herr selbst wird vor dir hergehen und dir beistehen, one dich gemel zu verlassen, furchte dich also nicht und verliere nicht den Mut. 9. Moses hielt dieses Gesetz schriftlich fest und übergab es den Levitischen Priestern, die für den Transport der Bundeslade während wörtlich waren, so i allen Altesten Israels. 10. Weis sien, dass das Gesetz nach Ablauf von Jules 7 Jahren, im Jahr des Schuldenerlasses, waren des Lobhuttenfestes vorgelesen werden muss. 11. Wenn sich ganz Israelem vom Herrn gewollten Ort versammelt, im Vorim zu erscheinen, soll dieses Gesetz laut vor der gesamten Gemeinschaft verkündet werden. 12. Versammelt dazu Männer, Frauen, Kinder und die in ihren Städten lebenden Fremden, damit sie zu hören, lernen und den Herrn mit Respekt und Gehorsam ehren. 13. Auch die Kinder, die dies Gebot noch nicht kennen, sollen sie hören, damit sie lernen, den Herrn warend ihre gesamten Zeit im verheißenen Land zu ochten. 14. Der Herr teilte Moses mit, das sein Tod bewusstei, und befahl ihm, gemeinsam mit Jehovah zum Offenbarungszelt zu kommen, dort weitere Anweisungen zu erhalten. 15. Daraufhin erschien der Herr im Zelt in einer Wolkensäule, die sich direkt am Eingang des Heiligtums positioniert. 16. Gott prophezeit Moses, dass das Volk nach seinem Tod untrue werden, fremde Götter wären und den Bund, den mit ihnen geschlossen hat, brechen Word. 17. Infolgedessen Word sein Zorn entbrennen, Word sich von ihnen abwenden, und sie werden zahlreichen Katastrophen zum Opfer fallen, bis sie erkennen, dass Gott nicht mehr bei ihnen ist. 18. Aufgrund ihrer Bosheit und ihrer Hinwendung zu anderen Gottheiten wird sich zu jener Zeit vollständig vor ihnen verbergen. 19. Moses sollte daher ein Leid aufschreiben und es den Israeliten beibringen, damit dieses Leid in Zukunft als Sage gegen sie fungieren kann. 20. Denn sobald sie in dem fruchtbaren Land im Überfluss leben, werden sie sich anderen Gotten zuwenden, den Herrn verachten und seinen Bund missachten. 21. Wenn sie dann von Unglück getroffen werden, wird dieses Leid, das ihr nach kommen nicht vergessen werden, gegen sie Osigen, die Gott ihr Absichten bereits jetzt kennt. 22. Noch am selben Tag schrieb Moses das Leid nieder und unterrichtet die Israeliten darin. 23. Gott ermutig Jehovah, den Sohn Nuns, mutig zu sein, die er das Volk in das verheißene Land führen wird und debi auf Gottlichen Beistand zahlen kann. 24. Nachdem Moses die Aufzeichnung des gesamten Gesetzes in einem Buch abgeschlossen hat. 25. Gaber den Leviten, die Bundeslade des Herrn trugen, ein spezifische Anweisung. 26. Sie sollten das Buch des Gesetzes neben die Bundeslade legen, damit es dort als dauerhaftes Zeugnis gegen das widerspenstige Volk dien. 27. Moses betonte, dass ihren Eigensinn ken und das sie, wenn sie schon zu seinen Lebzeiten ungehorsam wären, nach seinem Tod noch rebellischer sein würden. 28. A befall, al Altesten. Und beamten zu versammeln, damit ihnen dies Warnungen aussprechen und Himmel und Erde als Jugend gegen sie anrufen kann. 29. Erdrückt sein Übersugang aus, das sie nach seinem Ableben vom Rechten Weg abweichen werden, was letztlich zu ihrem Verderben und zum Zorn Gottes führen wird. 30. Schließlich trug Moses der gesamten Versammlung Israels die Wort des Leids bis zum Ende vor.